Platy in Kalabrien am Aspromonte könnte ein so schönes Fleckchen Erde sein. Die Grillen zirpen, das Meer ist nicht weit. Aber stattdessen ist Platy zum Symbol dafür geworden, dass die Mafia manche Gegenden Italiens fest im Griff hat. Der kleine Ort mit 2500 Einwohnern gilt als Hochburg der 'Ndrangheta, der Mafia in Kalabrien, obwohl die 'Ndrangheta macht ihre Geschäfte mit Drogen, Müllentsorgung oder Waffenhandel längst in der ganzen Welt, auch in Deutschland. Aber die Clans, die im Jahr weit über 50 Milliarden Euro Umsatz machen, kommen aus Orten wie Platy. Auch deshalb sitzt im Rathaus kein gewählter Bürgermeister, sondern Luca Rotondi. Er ist der Kommissar, der Zwangsverwalter einer Gemeinde, in der Demokratie offenbar nicht möglich ist. Platys Kommunalverwaltung, der Gemeinderat wurden aufgelöst wegen Infiltration der Mafia. In mehr als 200 Gemeinden Italiens ist das so, sagt Rotondi. Die Zwangsverwaltung ist das letzte Mittel. Die Fälle, die das Gesetz vorsieht, sind deshalb auch sehr klar definiert. Doch in einigen Fällen ist es die einzige Lösung. Deshalb muss man von der Vernunft her den Kommissar als eine kurze, mehr oder weniger lange Zwischenphase akzeptieren, bis man demokratisch zu einer Verwaltung zurückfindet, die die Prinzipien und Regeln einhält. Über ein Jahr ist Rotondi schon im Amt, davor gab es andere Kommissare. Seit fast 10 Jahren wird Platy praktisch durchgehend zwangsverwaltet. In den 80er Jahren haben sie hier ihren Bürgermeister umgebracht. Vor ein paar Jahren haben rund 1000 Polizisten das Dorf gestürmt und über 120 Menschen festgenommen. Darunter war auch Beppe Lentini, früher mal Vizebürgermeister. Verurteilt wurde er am Ende nicht wie viele andere. Auch deshalb sieht er Platy und seine Einwohner als Opfer. Er sagt das mit einem kalabrischen Sprichwort. Der Hund beißt immer den Allerärmsten. Das ist eine heilige Wahrheit. Das hier ist ein Dorf wie viele andere. Schlimme Sachen sind hier passiert. Und dafür darf nicht eine ganze Bevölkerung zahlen. Und seitdem ist die ganze Bevölkerung immer unterdrückt worden. So kann man das natürlich auch sehen. Platy, das Mafiadorf mit dem ewigen Makel. Wahrscheinlich stimmt es, dass hier die meisten gegen die 'Ndrangheta sind. Aber so richtig etwas dagegen getan haben sie auch nicht. Politische Parteien waren hier seit Ewigkeiten nicht präsent. Man wartet auf Hilfe vom italienischen Staat, fühlt sich als Opfer. Und dann gibt es noch die wie Beppe Lentini, die aus welchen Gründen auch immer Zweifel haben, ob es die 'Ndrangheta hier überhaupt gibt. Sie müssen mir nur eins erklären. Wo ist die 'Ndrangheta, die Mafia, die Camorra? Wo sind sie? Wo das Geld ist? Wo die Dollars sind? Wo es Elend gibt oder wo das Geld sitzt. Sie müssen mir das erklären. Wo gibt es Korruption? In der Politik sehe ich Korruption, im Sport. Wo es Geld gibt, gibt es Korruption. Wo Armut ist, was gibt es dort? Verzweiflung. Bei der letzten Kommunalwahl vor ein paar Wochen gab es keine Kandidaten. Die Menschen hier erwarten nichts mehr vom italienischen Staat. Und so sitzt Luca Rotondi im Rathaus und versucht, Probleme zu lösen. Seit letzter Woche erst hat der letzte Ortsteil einen Wasseranschluss bekommen. Die Kläranlagen funktionieren noch nicht richtig, aber endlich gibt es wieder einen Schulbus für die Kinder. Und bis Ende des Monats einen Fußballplatz. Und dann müssen sie auch noch auf den kleinen Bach aufpassen, der, wenn wieder viel Regen fällt, das halbe Dorf unter Wasser setzen kann. Es hat hier deswegen schon Tote gegeben. Über Jahrzehnte wurden wichtige Themen verschlafen, auch wegen der 'Ndrangheta, aber auch, weil den Menschen hier eine Art Bürgersinn fehlt. Die organisierte Kriminalität ist eine große Bremse für die Entwicklung einer Region und schreckt die Unternehmer ab. Auch hier brauchen wir einen Bewusstseinswandel aller Bürger. Sie müssen einsehen, dass ein Leben in der Legalität richtig ist und der Rest falsch. Maria Grazia Messineo kommt inzwischen alle paar Wochen nach Platy. Die 26-jährige Jurastudentin ist im Partito Democratico aktiv und lädt jetzt zu Bürgerversammlungen ein. Die Partei hat inzwischen ein Büro eröffnet. Es stimmt, sagt sie, Platy ist vergessen worden. Auch deshalb gäbe es die vielen Probleme. Der Grund ist eine Politik, die in manchen Gegenden nur im Wahlkampf auftaucht, wegen der Stimmen. Aber dann hinterlässt sie keine Spuren. Das ist ein großes Problem. In Kalabrien fehlt es an allem. Und das lässt sich nicht überwinden, wenn sich die Politik nicht darüber klar wird, dass sie wieder gute, konkrete Arbeit machen muss und nicht die Bürger ausbeutet, sondern sich auf die Seite der Bürger stellt. Aber nicht selten hat die Ndrangheta der Politik die Wählerstimmen besorgt, im Tausch gegen gewisse Gefälligkeiten und die Möglichkeit, in Ruhe Geschäfte machen zu können. So ist der Grund für die Stärke der Mafia die Schwäche der Politik, sagt die junge Politikerin Maria Grazia Messineo. Natürlich gibt es die Ndrangheta, aber bisher hat noch keiner der vielen Fernsehberichte gezeigt, dass die Politik abgetaucht ist. Es gibt nicht nur die Mafiosi, die sich verstecken, es gibt ein Abtauchen, das noch schlimmer ist, das des Staates und der Politik. Doch Politik ist in Italien ein gefährliches Geschäft, dort wo die Mafia aktiv ist und wo es Politiker gibt, die sich ihr entgegenstellen. Das hat das Parlament in Rom untersucht. 132 ermordete Lokalpolitiker oder Politiker, die kandidiert haben, hat es in den letzten 40 Jahren gegeben. Viel größer ist die Zahl der Einschüchterungsversuche. Der Untersuchungsausschuss hat einen Zeitraum von 14 Monaten bis April 2014 untersucht. In der Zeit gab es 1265 Fälle, in denen Politiker deswegen Anzeige erstattet haben. Die Dunkelziffer ist viel höher. Senatorin Doris Lomoro hat den Bericht geschrieben. Das ist so weit verbreitet, dass die Gewalt zur Gewohnheit geworden ist. Einschüchterungen, Erpressungen sind dermaßen weit verbreitet, dass es einen Brand gibt, eine Drohung, sobald einmal das Schutzgeld nicht bezahlt wird. Es gibt weniger Morde, weil sie stärker geworden sind. Schon die Einschüchterungen erfüllen ihren Zweck. Doris Lomoro war selbst schon Bürgermeisterin einer kleinen Stadt in Kalabrien, deren Verwaltung schon zweimal wegen Aktivitäten der Mafia aufgelöst wurde. Sie kennt die Verhältnisse in Platy und weiß, man kann die Zustände dort nicht nur dem organisierten Verbrechen zuschreiben. Der Staat trägt eine Mitschuld. Es ist wahr, dass Platy mehrmals zwangsverwaltet wurde. Doch hätte der Staat, anstatt einen Kommissar zu schicken, nicht die Leute aufrütteln müssen und ihnen sagen, dass Legalität die Lebensqualität verbessert? Einen Kommissar schicken, ohne öffentliche Gelder, ohne Städtebau, in einigen Regionen Kalabriens ohne Wasser, bedeutet im Stich lassen. Es bedeutet, dass die illegale Wirtschaft, die man abschaffen will, von einer legalen Nichtwirtschaft abgelöst wird. Mit dem Staat kursiert kein Geld, mit der Mafia ja. Doch es gibt auch positive Beispiele aus dem Süden Italiens. Rosario Rocca wurde früher von vielen für verrückt gehalten. Er hatte einen sicheren Job als Lehrer bei Turin, während in seiner Heimat in Kalabrien viele junge Leute keine Arbeit haben. Aber er ist zurückgekommen nach Benestare, nur ein paar Kilometer vom Platy entfernt. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe beschlossen, an den Ort, an dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin, zurückzukommen. Durch Zufall war das Motiv für die Rückkehr ein politisches. Allerdings ging es auch um ein persönliches Engagement, das Gebiet zurückzuerobern. Deshalb habe ich beschlossen, es umgekehrt zu machen, während viele Jugendliche weggehen. Rosario Rocca hat 2006 hier als Bürgermeister kandidiert und wurde gewählt. Damals war er 29, der jüngste Bürgermeister in ganz Kalabrien. Bedroht wurde aber auch er massiv. Seine Frau traut sich nicht mehr, allein im Haus zu bleiben, denn die Ndrangheta hat immer wieder versucht, ihn und seine Familie unter Druck zu setzen. In 5 Jahren Amtszeit haben sie mir 3 Autos abgefackelt. Sie haben die Autos für die Mülltrennung angezündet. Das letzte Mal war letztes Jahr, 3 Tage vor den Wahlen in Benestare. Trotzdem oder vielleicht deshalb ist er für eine 2. Amtszeit gewählt worden und versucht weiter, sein Dorf in Ordnung zu bringen. 2 Einrichtungen für minderjährige Flüchtlinge gibt es. Das schafft Arbeit für 23 Menschen. Die Straßen sind in Ordnung und die Schulen, einen Fußballplatz gibt es sowieso. Und immer wieder versucht Rocca, seine Mitbürger zu aktivieren, mit ihnen zu diskutieren, dafür zu sorgen, dass sie mitgestalten. Denn der Staat hat auch hier bisher nur eine große Lücke gelassen, die die Mafia ausgefüllt hat. Io cerco di riempire quel vuoto. Ich versuche, diese Leere zu füllen. Die Politik mit einem großen P muss diese Leere füllen. Ich gebe alles und ein wenig habe ich es auch geschafft. Manchmal nicht. Man gewinnt und man verliert. Doch man muss es wenigstens versuchen. Das ist ein langer Prozess. Eine kleine Gemeinde und ein Bürgermeister reichen da nicht. Wir brauchen eine neue Generation, die für einen Wandel steht, der mit der bisherigen Politik nichts zu tun hat. Auf dieser neuen Generation liegt die Hoffnung, doch in vielen Gegenden, vor allem in Süditalien, sieht es immer noch ganz anders aus. Da findet Politik, da findet der Staat praktisch nicht statt.